Es sprach Gevatter Tod hoch zu Pferde. Gepriesen sei der Tanz auf dieser Erde. Ich vernehme diese süße Melodie und schließe meine Augen. So intensiv hörte ich sie nie. Geigen, Trommeln und Posaunen. Ihr schöner Spieler greift Besitz von mir und ich höre eine Stimme. Tanze und erklimme den Berg der Taten. Lass alles hinter dir, mein letzter Tanz soll euch im Gedächtnis bleiben. Mein letzter Tanz soll euch Tränen in die Augen treiben. Der Gedanke, er verfolgt mich schon seit endlos vielen Tagen. Es half kein Bitten und kein Flehen. Ignoriert wurde mein Klagen. Jetzt hilft euch kein Verstecken, kein Flüchten und Verschanzen. Die Musik habt ihr in mir erzeugt. Nun will ich tanzen. Mein letzter Tanz soll Spuren hinterlassen. Nach meinem letzten Tanz soll die ganze Welt mich hassen. Wünscht euch